Kurze Zeit nach diesem Brief traf der Magister Musicae in Waldzell ein, um eine Musikprüfung zu leiten. Er hat sich während der Tage seines dortigen Aufenthaltes seines kleinen Freundes aufs Beste angenommen. Leicht hatte es ihm nicht gemacht. Er unterzog Knechts Schulzeugnisse sowie namentlich seine Privatstudien einer genauen Prüfung und fand diese Studien allzu einseitig. Und für sein Verhalten gegen die Signori gab er genaue Richtlinien. Vergiss nie, Josef. Je mehr wir von uns verlangen, oder besser, je mehr unsere jeweilige Aufgabe von uns verlangt, desto mehr sind wir auf die Kraftquelle der Meditation angewiesen, auf die immer wieder erneuerte Versöhnung von Geist und Seele. Es war Knecht nicht nur erlaubt, die Signoris Freundschaft anzunehmen, er sollte sich geradezu seinem Einfluss und seinen Angriffen stellen, ohne Einmischung oder Überwachung seitens der Lehrer. Die ihm vom Mentor gestellte Aufgabe dabei war, Kastalien gegen seinen Kritiker zu verteidigen. In den knapp 3 Waldzeller Jahren, während die Freundschaft zwischen Plinio und Josef bestand, erlebte die Schule das Schauspiel dieser kämpferischen Freundschaft wie ein Drama mit. Die Redekämpfe zwischen den beiden befreundeten Gegnern wurden bald berühmt. Man drängte sich, sie zu hören. Lange war Plinio der Bevorzugte in diesem Kampf gewesen. Doch nun zwangen ihn Knechts Repliken einzusehen, dass er zwar die Welt recht gut kannte, besser als jeder Kastalier, keineswegs aber Kastalien und seinen Geist. Nein. Jene Plinio-Welt war nicht die bessere, Und richtigere. Dennoch ließ sie sich nicht verleugnen. Es gab sie, sie war da, war schon immer da gewesen, war jedem Menschen eingeboren. Man spürte etwas von ihr im eigenen Herzen. Etwas von Neugierde, von Heimweh nach ihr. Etwas von Neugierde, von Mitleid mit ihr. Von Heimweh nach ihr, von Mitleid mit ihr. Ihr gerecht zu werden, ihr ein gewisses Heimatrecht im eigenen Herzen zu bewahren, aber dennoch nicht an sie zurückzufallen, das war Knechts Aufgabe. Einst, als Kind noch, hatte Josef die erste Berufung erlebt. Jetzt erfuhr er die zweite. Doch heimlich dürsten wir. Anmutig, geistig, arabeskenzart, scheint unser Leben sich wie das von Feen in sanften Tänzen um das Nichts zu drehen, dem wir geopfert sein und Gegenwart. Schönheit der Träume, holde Spielerei, so hingehaucht, so reinlich abgestimmt, tief unter deiner heiteren Fläche glimmt, Sehnsucht nach Nacht, nach Blut, nach Barbarei. Im Leeren dreht sich ohne Zwang und Not, frei unser Leben, stets zum Spiel bereit. Doch heimlich dürsten wir nach Wirklichkeit, nach Zeugung und Geburt, nach Leid und Tod. Thank you.